gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiel. Europe's Alternative Music. Hinter Radio Marabu. One more time. One more once. Eine eigene Linie in der Jazzgeschichte bildet der kammermusikalische Jazz. Das erste große, wichtige kammermusikalische Ensemble war das Modern Jazz Quartett mit dem Pianisten John Lewis, dem Vibraphonisten Mel Jackson, dem Bassisten Percy Heath und dem Schlagzeuger Connie Kay. Ihre vielleicht wichtigste Einspielung ist von Tessa, die wir für unseren Band gewählt haben. Es ist so, als hätte ein sächsischer Barockkomponist und ein Bluesmusiker aus dem Mississippi Delta sich zusammengetan, um mal zu testen, was dabei herauskommt. Und heraus kam eine faszinierende kammermusikalische Musik, die sowohl zwingt als auch Verfeinerungen, wie wir sie aus der Kunstmusik kennen, bravourös integriert hat. Glasklarer Klang und wunderschöne Stimmführungen. Dafür stand das Modern Jazz Quartett und die Töne eines Vibraphons, die sich ganz zart mit denen eines Klaviers mischen, das war ein ganz unnachahmliches Markenzeichen ihres Sounds. Fontessa, The Modern Jazz Quartet. Aus den 111 Jazz-Alben, die Sie gehört haben müssen, erschienen im Emons Verlag, heute zu hören auf Radio Marabu. Thank you. eine Sonderstellung unter den Saxophonisten des Jazz nimmt der Tenorsaxophonist Coleman Hawkins ein. Sein Ton war geschmeidig und abgeklärt mit einem feinen Vibrato, aber jederzeit bereit, eine Schärfe ins Spiel zu bringen. Hart und treibend, wenn es notwendig war. Er zeichnete sich dadurch auf, dass er es immer wieder schaffte, sich neuen Stilen anzupassen und gerade auch mit jungen Musikern hervorragend kommuniziert, das heißt spielen konnte. Nach 1945 fiel es Hawkins leicht, sich vom Swing auf den Bebop umzustellen, und das Album The Hawk Flies High, das wir in unserem Band aufgenommen haben, gibt beredet Zeugnis von dem Spiel mit jungen Musikern wie J.J. Johnson und anderen. Der Saxophonist Coleman Hawkins war der erste ganz große Tenorsaxophonist des Jazz. Er hatte einen kraftvollen Ton und konnte Melodien auf eine Weise umschreiben, wie es vor ihm nie jemand getan hatte. Er hatte die Akkordfolgen jedes Stücks so gut im Kopf, dass er kleine Zerlegungen der Akkorde hineinschmuggelte in seine Improvisationen. Etwas, was nach ihm selbstverständlich wurde, aber vor ihm eben nicht selbstverständlich war. Und man könnte über einzelne Soli von Coleman Hawkins ganze Doktorarbeiten schreiben, muss man aber nicht. Es genügt, wenn Sie diese Musik anhören und sich daran freuen, auf den 111 Jazz-Alben, die Sie gehört haben müssen, von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, erschienen im Immons Verlag und zu hören auf Radio Marabu. Thank you. wenn dieser Musiker spielt, dann wundert man sich zuerst. Was macht er da eigentlich? Es klingt so, als würde jemand mit ganz steifen, stachsigen Fingern auf der Tastatur herumhacken, scheinbar ohne System, aber es steckt natürlich sehr viel System dahinter und er hackt auch nicht auf der Tastatur herum, sondern spielt mit einem untrüglichen Sinn für Timing und auch für eine gewisse raue Schönheit. Thelonious Monk hieß dieser Pianist und es gibt eine Aufnahme von ihm, auf der er solo zu hören ist. Diese Aufnahme heißt Thelonious Himself und da ist unter anderem seine berühmteste Ballade Round Midnight in einer faszinierenden Version zu hören. Es ist Musik, die ganz gegen die Konventionen eines flüssigen, europäisch geprägten Klavierspiels geht, aber die im Jazz eine große Spur hinterlassen hat. Hören Sie diese Platte an, Thelonious Himself, auf Radio Marabu. Thank you. Aufgrund der Bedeutung von Thelonious Monk für den Jazz haben wir ein zweites Album von ihm in unserem Band aufgenommen. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Und zwar Monk's Music. Erst im Sommer 1957 kam für Monk die Wende nach Jahren voller Niederschläge, Krankheiten, familiärer Todesfälle und finanzieller Nöte. Er bekam einen neuen Vertrag beim Riverside Label und konnte endlich wieder auftreten. Mit den Saxophonisten John Coltrane und Coleman Hawkins spielte er Monk's Music ein. Er setzte am Piano markante Akzente mit der für ihn so typischen schleppenden Spielweise. Im moderaten Tempo versuchte er, die verborgenen Strukturen seiner Komposition aufzudecken und den Hörer nahezubringen. Zeitlos atemberaubend, die fast gespenstige Stimmung seiner atmosphärisch dichten Klaviereinleitung, besonders etwa bei Well You Needn'. Musik, in die immer wieder kleine Widerhaken eingebaut sind. Das ist Musik von Thelonious Monk. Und auf diesem Album mit einigen der größten Kollegen seiner Zeit sind diese Widerhaken besonders reizvoll, aber auch die flüssige, swingende Spielweise aller anderen, die in diesem Ensemble beteiligt sind. Thelonious Monk, Monk's Music auf Radio Marabu. Ich fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Thank you. Nach dem Zweiten Weltkrieg brach in Europa und den USA eine Epoche an, in der sich die Menschen ungewohnt offen für Neuerungen in der Kunst zeigten. Vermutlich war der Wunsch nach grundlegenden Veränderungen der Anlass. In der E-Musik brachte die nachkriegsmoderne experimentierende Komponisten wie Karl-Heinz Stockhausen, John Cage oder Ligeti hervor, die schon bald den Ton angaben. Zur gleichen Zeit versuchte in den USA der Komponist und Bandleader Stan Kenton eine Big Band zu leiten, die, obwohl noch im Swing verhaftet, ebenfalls sich der Moderne öffnete. Ihm schwebte ein symphonischer Jazz vor, der auch vor Atonalität nicht zurückschreckte. Wir haben uns für das Album The State Door Swings entschieden, ein etwas populärer Zugang zum Werk von Stan Kenton, um dem Hörer diesen zu erleichtern. Wir haben darauf geachtet, dass alle Alben, die wir in unserem Buch 111 Jazz-Alben, die Sie gehört haben müssen, empfehlen, noch im Handel sind. Zumindest waren sie es zum Zeitpunkt des Erscheinen unseres Buches. Wenn von Stan Kenton das gesamte Werk noch im Handel wäre, was sehr, sehr schön wäre, dann hätte ich für das Album plädiert, das Kenton Plays Wagner hieß. Stan Kenton spielte mit seiner Big Band da Stücke von Richard Wagner und die sind so ungemein schön und spannend arrangiert, dass man wirklich auch als Kenner des Werks von Richard Wagner diese Musik hochgradig genießen kann. Den Trauermarsch von Siegfried aus der Götterdämmerung habe ich in wenigen Opernaufführungen so bewegend gehört, wie von der Big Band von Stan Kenton gespielt. Also auch das sollte man sich unbedingt anhören. Saxophonist Julian Cannonball Adderley war nicht nur einer der ganz großen Musiker des Jazz, sondern auch einer der ganz großen Ansager des Jazz. Er hat Bühnenansagen gemacht, die einfach hinreißend waren. Wenn er seine Mitmusiker angesagt hat, wie zum Beispiel Joe Zawinul, dann war das Selbstmusik. Hier haben wir allerdings eine Studioplatte, also die Ansagen müssten Sie sich im Internet bei anderen Platten, bei Live-Platten von ihm raussuchen und nicht verpassen. Das müssen Sie hören. Aber hier haben wir eine Studioplatte ausgewählt, die heißt Something Else. Und da sind sehr berühmte Leute mit dabei, nämlich an der Trompete Miles Davis, am Klavier Hank Jones, am Bass Sam Jones und am Schlagzeug Art Blakey. Im Grunde ist es fast eine Miles Davis-Platte, aber eben unter der Leitung diesmal des Saxophonisten Cannonball Adderley. Und wie diese Musiker da spielen, das ist vom ersten Ton mitreißend. Es ist eine soulige, süffige Musik, in die man sich sofort hineinfallen lassen kann und die über die ganze Länge der CD durchgehend spannend ist. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp, erschienen im Emmons Verlag, heute bei Radio Marabu. Thank you. weiß nicht, wie es Ihnen geht, Sie haben aber vielleicht auch eine oder mehrere Schallplatten zu Hause, zu denen es eine ganz besondere persönliche Geschichte gibt. Und das ist bei mir der Fall bei diesem Album Moanin' von Art Blakey. Ich saß in meiner Heimatstadt Nürnberg eines Abends als Jugendlicher oder Spätjugendlicher, ich war schon volljährig, in einer Kneipe und hörte eine Musik, die ich nicht kannte. Da waren Blasinstrumente dabei und ich dachte, das muss wohl Jazz sein, aber ich wusste nicht wirklich, was es war. Aber es war eine Musik, die hatte die Energie des Rock, hatte souligen Drive und also wunderbare, ausdrucksvolle Soli und ich war ganz gefangen und konnte schon gar nicht mehr weiterlesen in dem Buch, das ich mir mitgenommen hatte. Und dann ging ich zu dem Wirt hin und fragte ihn, was für eine Kassette er da laufen hat. Und dieser Wirt sagte zu mir, ja, kennst du das nicht, das ist der Art Blakey mit seinen Jazz Messengers. Und dann wusste ich, diesen Art Blakey mit seinen Jazz Messengers, den muss ich kennenlernen, beziehungsweise seine Musik muss ich kennenlernen. Und ich kaufte mir dieses hervorragende Album Moanin', auf dem Musiker mitspielten wie der große Trompeter Lee Morgan, der Tenorsaxophonist und hervorragende Komponist Benny Golson, der Pianist Bobby Timmons und der Bassist Jaime Merritt. Art Blakey spielte selber Schlagzeug. Wie viele wichtige Einspielungen der 50er und 60er Jahre wurde auch dieses Album in den Rudy Van Geldern Studios in Hackensack, New Jersey aufgenommen. Und zwar von dem berühmten Tontechniker Rudy Van Geldern, von dem wir sehr viele Einspielungen in unserem Band versammeln. We'll be right back.